sei auch nur einmal, um zu sehen, wie weit wollen wir noch gehen, ohne unsere Umwelt überhaupt wahrzunehmen. Wie weit wollen wir noch gehen, denn einige werden noch ihr blaues Wunder erleben. Wie weit wollen wir noch gehen, wie weit? Oder alles, was wir essen, ist genmanipuliert. Unsere Nahrung ist industriell vorproduziert. Mehr schlecht als recht, von der Natur kopiert. Doch wen interessiert's? Doch wen interessiert's? Unser System ist perfekt konstruiert, weil es nur durch Unterdrückung überhaupt funktioniert. Hat es doch schon fast ein jeder hier kapiert. Doch wen interessiert's? Doch wen interessiert? Wie weit wollen wir noch gehen, ohne uns dabei auch nur einmal umzusehen? Wie weit wollen wir noch gehen, ohne unsere Umwelt überhaupt wahrzunehmen? Wie weit wollen wir noch gehen, denn einige werden noch ihr blaues Wunder erleben. Wie weit wollen wir noch gehen, wie weit? Werden wir von klein auf darauf konditioniert, dass man sich besser anpasst und auch funktioniert? Ist das Wissen auf das Nötigste reduziert? Doch wen interessiert's? Doch wen interessiert's? Und ist mal was kaputt, dann wird es nicht mehr repariert. Das Beste ist nur gut genug und wird pulverisiert. Am Ende wird der Scheiß dann auch noch glorifiziert. Doch wen interessiert's? Doch wen interessiert's? Wie weit wollen wir noch gehen, ohne uns dabei auch nur einmal umzusehen? Wie weit wollen wir noch gehen, ohne unsere Umwelt überhaupt wahrzunehmen? Wie weit wollen wir noch gehen, denn einige werden noch ihr blaues Wunder erleben. Wie weit wollen wir noch gehen, wie weit? Genannten Führer sind korrumpiert und werden von ihnen ständig neue Kriege organisiert, obwohl das Volk dagegen immer wieder demonstriert. Doch wen interessiert's? Doch wen interessiert's? So viele Köpfe in diesem Land, die sind kahl rasiert. Die Gedanken, die sind gleich scheinbar uniformiert. Hat euch noch keiner gesagt, was passiert? Denn wer sich gegen das Leben stellt, der verliert. Wie weit wollen wir noch gehen, ohne uns dabei auch nur einmal umzusehen? Wie weit wollen wir noch gehen, ohne unsere Umwelt überhaupt wahrzunehmen? Wie weit wollen wir noch gehen, denn einige werden noch ihr blaues Wunder erleben? Wie weit wollen wir noch gehen? Wie